schon ein paar Helium-Luftballons. Das kostet nicht, Luft ist umsonst. Und wir fliegen damit nach Indien und auf den Mars. Denn der Himmel weint, weil die Sonne lacht. Am Horizont ist das Leben tot. Mein Goldfischteich aggregiert zu Eis. Die Welt versinkt in Weltfremdheit. Polemik regiert den Verstand. Wir können nicht einfach so tun, als ob die Wüste einfriert. Das haben wir längst erkannt. Die Welt versinkt in Weltfremdheit. Polemik regiert den Verstand. Wir können nicht einfach so tun, als ob die Wüste einfriert. Das haben wir längst erkannt. Das haben wir längst erkannt. Das haben wir.